So, bitte kommen Sie her, immer hereinspaziert. Nicht wahr? Ich bin der Mann, der hier das Glück verwaltet. Mein Name ist Baron Schöntau. Jo, bitteschön. Oder nee, also ist ja sehr angenehm, ne? Bitte setzen Sie sich doch, machen Sie sich bequem. Jawohl, ich bin so frei. Hier auf diesen Dingen. Oh, Junge, Junge, das ist aber schön wackelig. Hier im Stuhl. Nee, ist egal, lassen Sie mal, geht schon. Sie, da müssen Sie den Schreiner mal sagen. Braucht er nur so ein bisschen mit Tischlerleim, nicht? Können Sie noch schön ein paar Jahre drauf rumrutschen. Na, danke schön, das ist ja ein guter Rat. Jetzt darf ich aber erstmal Ihren Namen notieren. Jawohl. Ja, bitte? Jetzt weiß ich nicht, was Sie da anspielen. Naja, ich sagte doch, ich bin Baron Schöntau. Und wie heißen Sie denn? Ach so, ich wusste, Junge, ich wusste gar nicht, was Sie wollen. Nee, also tut mir leid, Sie, aber Baron bin ich keiner, nicht? Oder noch nicht, ne? Wir hatten wohl beim Militär in der Rekrutenzeit, Sie, der Kompaniechef, der war auch ein Baron. Also habe ich dadurch schon mal kennengelernt, so ein Mann, nicht? Sind Sie jetzt Nummer zwei von dieser Sorte? Ja, ach, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, aber mit so Säbelbeine war der, nicht so ganz verknitterten Kopf wie so ein Fakir, also hatte eigentlich direkt ein bisschen Ähnlichkeit mit Ihnen. Ich meine, entschuldigen Sie, aber was wahr ist, nicht, kann man ja nichts da machen. Naja, das ist ja sehr, sehr nett, dass Sie mir sowas da sagen, Herr. Na, nun muss ich aber mal endlich Ihren Namen wissen. Jo, können Sie ja. Techtmeier, nicht? Schreiben Sie ruhig auf, nicht? Das ist mein Name. Na, Gott sei Dank, das hätten wir dann doch geschafft. Nun also, Herr Tichtmeier, was wünschen Sie nun hier? Ja, jetzt geht das los mit meinen Wünschen, nicht? Also, passen Sie auf. Meine Wünsche sind eine Dame. Ich wollte mal so sagen, ich hatte Ihnen ja bereits einen Brief geschrieben, dass ich des Alleinseins müde bin, nicht, und dass ich auf diesen ungewöhnlichen Wege da also mal gucken wollte, ob sie so eine Dame da für mich auf Lager hätten, nicht? Irgendwie richtig für zum Heiraten alles, ne? Diese Sachen. Naja, Herr Tichtmeier, das ist ja unsere Aufgabe als Ehevermittler, da die Kandidaten zusammenzubringen. Ich war auf jedes Töpfchen, passt ja schließlich auch ein Deckelchen. Ich, oh Junge, das haben sie auch vielleicht gut gebracht jetzt hier mit ihr Deckelchen. Das ist ein Ding. Hören Sie mal, Herr Baron, bei uns vorige Woche, nicht, wie der Alois Brockhoff, wie der die Ida Hülsmann geheiratet hat, die war vielleicht auch so ein Deckelchen. Ich meine, er ist ja auch keine Schönheit, nicht, deshalb ist er auch aus dem Turnerbund raus, oh, weil er in kurzer Hose, da hat er sich vielleicht geniert, nicht, sollte keiner sehen, was los ist. Aber sie erst mal, ehrlich, sie, mit so Sauerkrauthaare war die, och, die ganze Sommersprossen im Gesicht rumverteilt, nicht, dann hat sie noch einen Silberblick, dass überhaupt keiner wusste, wen sie jetzt schon mal anguckt, nicht, und meint. Also, Herr Baron, sitze froh, also auf dem Töpfchen, da wären sogar Sie noch sitzen geblieben. Ehrlich, können Sie für wetten. Naja, Herr Tichtmeier, das ist ja alles, was Sie mir da erzählen, sehr, sehr nett, nicht wahr? Sie sind ja ein recht amüsantes Temperament. Aber was ist nun mit Ihrer Partnerin? Haben Sie da schon Vorstellungen? Ja, jetzt weiß ich nicht, wieso Vorstellungen. Ich meine, Sie sollen mir die doch erst mal vorstellen, nicht? Ich kenne die Dame ja noch gar nicht. Nein, ich meine was anderes. Wie stellen Sie sich Ihre Zukünftige denn vor? Nicht wahr? Das können ja Sie nur wissen. Meinen Sie, wie die sein soll? Oder die ihrem Gesicht alles? Ja. Na ja, sicher. Also, oh, ist ja sogar schön, wenn man da auch auswählen darf. Passen Sie auf, das will ich Ihnen genau sagen. Ich hätte gerne eine Dame, wenn es geht, in blond, nicht, und vielleicht mit so ein bisschen dickere Oberarme, wenn Sie das da mal einfädeln könnten. Nicht, ich will Ihnen auch sagen, warum. In Krieg, da hatte ich mal so ein Kräuschen mit einer Ukrainierin, nicht? Also war ja auch, war schwer verboten, nicht? Aber wussten sie in dem Dorf alle, ich hatte die meiste Chancen bei die, nicht? Und die war so richtig kurant, ne? Und hatte, wie gesagt, diese wunderbare, dicke Oberarme. Also ehrlich, Herr Baron, die habe ich eigentlich auch nie ganz vergessen können. Ich träume mich sogar heute manchmal ganz schräge Sachen von, nicht? Und wenn sie da so was Ähnliches zum Anbieten hätten, wäre natürlich schön. Naja, ich notiere mir das dann mal. Also offenbar etwas fülliger wird gewünscht und blond. Ja, Sie sind ja auch Landwirt, Herr Dichtmeier. Ja, da hatte ich Ihnen ja geschrieben, nicht? Landwirt und morgens in der Molkerei. Na, dann wollen Sie wahrscheinlich mit diesen Armen, dass Ihre Frau dann und wann auch noch mal irgendwie mit tätig wird? Ja, eigentlich wollte ich das mehr für zum Spaß, nicht? Oder richtig für das Herz, nicht? Wie soll ich sagen? Also ich finde das schön, nicht? Ich stehe da drauf. Wollen wir sagen, das ist meine Geschmacksrichtung. Naja, das kann man ja auch durchaus miteinander verbinden. Wenn man jetzt ans Eheschließen denkt, dann kann man ja durchaus das Angenehme da mit dem, naja, ich verstehe schon, was Sie meinen und wünschen. Und machen Sie sich mal keine Sorgen, das wollen wir schon alles besorgen. Also die dicken Arme habe ich notiert und sind sonst noch Wünsche. Ja, also wenn Sie auch noch schöne Beine, nicht? Ich meine, aber will ja nicht unbescheiden sein, aber wenn sich das noch machen ließe, wäre auch schön. Na, das wollen wir alles mal sehen. Also schöne Beine noch dazu. Und wie steht's dann mit Geist und Charakter? Ja, sicher, Sie. Also auch, nicht Charakter. Wäre zu begrüßen, wenn sie einen hätte. Und wie soll der im Einzelnen sein, Herr Dichtmeier? Ja, also auch nicht angenehm, nicht? Oder lieb. Nicht lieblich? Nee, ach nee, ist Blödsinn. Pass auf, nee, schreiben Sie hin, ist besser friedlich, ne? Also nicht so besen. Sieh, ich hatte neulich nämlich mal so eine schwatthaarige Junge, das war vielleicht ein Däumel. Sie hatte Temperament, alles, nicht? Die habe ich hier in Café Corso, habe ich die kennengelernt. Aber dann hat sie vielleicht bei uns zu Hause gleich Krach mit der Oma gekriegt. Die ganzen Teller Bratkartoffeln an der Wand. Also ich hab's ja auch gesagt, ich sag, hör mal zu, Mädchen, aber nicht mit mir. Ich sag, ich meine, wir sind hier immer noch zivilisierte Europäer, nicht, sag ich noch so. Ich wollte sie gar nicht wiedersehen, ich hab sie rausgeschmissen, nicht? Und deshalb denke ich mir, blond, da ist man wahrscheinlich mehr vor so Überraschungen sicher, meinen Sie nicht? Naja, das könnte natürlich auch eine Frage der Schulbildung sein. Stellen Sie da Anforderungen, Herr Dichtmeier? Ja, ne, Bildung muss nicht sein. Ich, ach, Junge, ne, die sind dann auch meistens viel zu krabitzig. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das ist mein Wahlspruch und bin ich immer gut gefahren mit. Nicht? Können Sie ruhig sein lassen. Also Bildung, Herr Baron, hat keinen Wert. Na ja, wie Sie meinen. Dann will ich also noch mal wiederholen. Blond, liebes Wesen oder friedliche Natur. Entschuldigen Sie, ist gut, dass Sie das sagen. Natur. Nicht, schreiben Sie hin, nicht so geschminkt, nicht so angemalte Puppe. Mehr so richtig bisschen Naturkind. Nicht? Ich habe natürlich neulich mal im Kino gesehen, wie hieß sie, nicht Lolita, diese andere Kleine, nicht, dieses Mädchen aus dem Urwald, nicht, die war auch die ganze Zeit, war die nur so Naturkind, nicht, und hatte diese herrliche, dicke Oberarme. Also wenn sie das da schön hinschreiben. Ja, das habe ich ja dann, dicke Oberarme, Herr Baron, unterstreichen sie ruhig mal zweimal, nicht vergessen. Ja, schön, das haben wir dann, und gute Beine. Ja, nur das ist natürlich, Herr Dichtmeier, wollen wir mal sehen, wie wir das da denn alles... Naja, ich meine, wenn das zu viel ist, können wir ja die Beine schließlich weglassen, nicht? Meine Hauptsache, sie hat was an den Füßen. Wie meinen Sie das? Meinen Sie da Geld? Naja, wäre natürlich nicht zum Verachten, ne? Ja, Herr Dichtmeier, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, sage ich auch. Nicht? Man möchte doch mal im Leben auch noch um den grünen Zweig kommen. Ist denn das bei Ihnen Bedingung? Ja, weiß ich nicht. Darf man das? Ich meine, Sie dürfen das, entschuldigen Sie, nicht falsch verstehen. Und ich hätte Ihnen ja sowieso noch alles gestanden. Ich wollte eigentlich eine Dame, wie gesagt, in blond, nicht? Und mit dieser dicke Oberarme, aber auch mit einer Einheirat, nicht? Und mal so sagen, diese Sachen. Naja, schön, also da weiß ich jetzt dann auch Bescheid und muss das noch natürlich... Na gut, schön, aber Herr Tischmeier, ich glaube, jetzt am besten gehen wir endlich mal in Medias Res. Wo ist das dann? Bleiben wir nicht hier? Nein, das ist Lateinisch, nicht wahr? Das heißt so, jetzt geht's aber mal los. Also, Herr Baron, früher, Sie, war ich in Fremdsprachen, also ganz groß, nicht? War ich wirklich Könner, wenn man sagen, richtig Spezialist für. Aber in der letzten Zeit, Sie, ich habe einfach zu viel andere Sachen im Kopf, nicht? Kann mich nicht mehr beschäftigen. Letzte Woche hatten wir erst Viehzählung und dann gehen einem die Sachen doch schon mal ein bisschen durcheinander. Aber ist egal. Kommen Sie, gehen Sie dann ruhig jetzt in diese Dingens da, nicht? Ja, Herr Tischmeier, nun sehen Sie mal hier, was ich hier habe. Geben Sie mir doch mal da das grüne Album. Das grüne. Nicht wahr? Da haben wir also die Einheiraten. So. Und wollen wir mal sehen. Also... Hier haben wir, ja, schauen Sie mal, hier ist Fräulein Schäffler. Die ist Pianistin. Na, das kommt vielleicht weniger in Frage. Oh, ne, Sie, ich habe sowieso viel Last mit den Ohren. Na ja, oder hier eine Dame, die ist Direktorin eines Museums. Na, Herr Baron, nicht so alte Sachen. Nicht schön ein bisschen, dass man auch noch was davon hat. Na ja, Herr Tichtmeier, es ist ja noch, warten Sie mal. Hier, sehen Sie mal, das ist also hier, Fräulein Stengel, die kommt nach allem, aber dann wohl in Frage. Oh, die ist aber, darf ich die mal in der Hand nehmen? Junge, die ist also richtig Kandidatin, ja, die sucht einen, ne? Kannst du mal sehen. Oh, ja, aber, oh ne, Herr Baron, Sie, wenn man genau hinguckt... Ich weiß es nicht, die Formen von dieser Dame, die sind, also wo man sagen, die hat gar keine, nicht? Die ist alles so spuchtig. Junge, da kriegst du ja blaue Flecken. Ne, sieh, also ich glaube, das weiß ich jetzt schon auswendig. Diese Dame hat keinen Wert, nicht? Ist zu dünn. Und da steht ja auch drunter, Almut Stengel. Ne, kommen Sie. Na ja, Sie müssen das wissen, Herr Tichtmeier. Schauen wir mal weiter. Ja, schauen wir mal weiter. Ist ja noch so viel in Ihrem Büchschen drin, ne? Na ja, wie ist es, sehen Sie mal, wie ist es hier mit Fräulein Beisenkötter? Die ist 42 Jahre, von Beruf Lehrerin. Na ja, das ist Ihnen natürlich wieder ein bisschen zu geistig. Ja, ich würde Ihnen ja... Wird das ja sogar auch mal in Kauf nehmen, aber gucken Sie mal, die hat so ein Pferdegebiss. Ich, oh ne, Junge, ne, komm schnell, Herr Baron, blättern Sie weiter, ne. Oh, die hat keinen Wert. Aber Herr Tischmeier, Sie müssen sich natürlich auch ernstlich mal, nicht wahr, es gibt auch innere Werte. Man muss doch erst mit der Dame mal da sich richtig befassen. Na ja, ist gut, befassen wir mit der Nächsten, Herr Baron, nicht? Oh, ne, gucken Sie mal, die war nichts wert. Eben, ne? Moment mal, Sie, oh, Herr Baron, halten Sie mal, ne? Hier, da vorne die Seite. Zeigen Sie mal, wer ist das dann? Darf ich mal sehen? Jo, Elfriede Hufnagel. Guck mal, wie sie da guckt mit ihrem Kompotthütchen auf. Ja, aber, oh, ne, ich weiß nicht, Herr Baron... Sie, kennen Sie diese Sophia Loren? Na ja, sicher. Und Gina Lollobrigida? Herr Tischmeier, Sie sind mir aber ein Schmecklecker. Nee, wollte ich nur sagen, hat hier diese Elfriede aber keine Ähnlichkeit mit den zwei Film-Divas. Ich gucke und sie mal, ach, die ist ja ganz schief. Na ja, schon, aber lesen Sie mal, was hier drunter steht. Bitteschön, Herr Elfriede Hufnagel, 45, bietet Einheirat, in elterliches Gut von 400 Morgen und 200 Stück Milchvieh. Naja, Papier ist geduldig. Dazu großer Schweine- und Hühnerbestand. Ach, macht nur Arbeit, sie. Also ich meine, die ist doch nur wirklich ein Objekt. Nicht? Dann ist sie vollweise, auch das noch. Also gar kein Risiko, kein Ärger zu erwarten. Und gesucht wird Landwirt mit Herz und Gemüt. Na bitte. Jo, sicher. Das wäre ich dann, ne? Ja, ist klar. Aber trotzdem, Herr Baron, die ist, gucken Sie doch mal. Na ja, nun, Gott sicher, sie ist da etwas. Das Foto macht das aber auch zu schlimm, nicht wahr? Und der Mensch kann sich ja nicht selber malen. Das liegt bei ihr an einer Krankheit. Da soll man ja auch gar nicht spotten. Ist die krank? Ja. Ja, das ist aber. Oh, nee, sie. Na ja, das ist von Geburt an. Nicht wahr? Sie ist da aber auch noch in Behandlung bei sehr guten Ärzten. Das müsste man dann eben mal sehen, wie das da weitergeht, nicht? Oder müsste es eben auch in Kauf nehmen. Da wird ja dann allerhand anderes geboten, Herr Tichtenmeier. Ja, aber Sie, gucken Sie mal, Herr Baron, ich würde Ihnen ja gern jetzt mal den Gefallen tun, aber Junge, Junge, wenn man hinguckt, das wird ja immer schlimmer. Nee, kommen Sie, tun Sie die in Reserve, nicht? Tun Sie ein bisschen auf der Warteliste, nicht? Wenn wir nichts anderes finden, können wir ja noch mal gucken. Na ja, schön. Also, blättern wir mal weiter. Ach, Sie haben noch so viel drin in Ihrem Büchschen. Blättern wir mal weiter. Hier, Sigrun Bollmann. Blond, oh, sogar erst 29 Jahre, schuldlos geschieden, bringt allerdings 3 Kinder mit in die Ehe. Naja, Sie sind aber doch kinderlieb, Herr Tichtenmeier. Ja, ich hatte mal einen Hund. Nicht Kinder, eigentlich weniger. Hatte ich wohl noch nicht, aber von anderen Leuten, Sie und gleich 3 Stück, das ist aber ein bisschen happig. Na, zeigen Sie mal her, darf ich mal? Oh, Junge, Junge, ne, Baron, was machen Sie denn mit mir? Gucken Sie mal, wie die aussieht, als hätten Sie mit einer Brotkruste aus dem Urwald gelockt. Ne, also ehrlich, diese Dame und ihre 3 Nachkommenschaften, ne, da bin ich abholt. Na, Herr Tichtenmeier, Sie sind aber beinahe auch zu anspruchsvoll. Mein Lieber, das muss ich Ihnen jetzt aber mal wirklich sagen. Man muss auch im Leben mal Konzessionen machen. Man muss nicht immer alles so ganz, ganz genau nehmen. Gleich auf die Goldwaage legen, nicht? Man muss auch mal 5 Grad sein lassen. Sonst kommen wir ja nie zum Ziel. Ja, no, aber doch nicht mit so einem Stall voll fremde Blagen. Ach was? Hören Sie mal zu, Herr Baron, da täten Sie doch selber nichts. Sind Sie doch mal ehrlich. Nee, aber Sie, was anderes geht mir jetzt durch den Kopf. Diese Kandidatin eben, nicht, mit der Krankheit und ihrem großen Mustergut. Fräulein Hufnagel? Ja, Sie sagt dann also, die ist immer krank. Ja, nun, immer, das... Na ja, dann lassen Sie mal, ist ja auch gar nicht schlimm, ne? Dann wäre das doch möglich. Ich meine, also... Man will ja nichts Schlechtes wünschen, nicht? Aber könnte doch sein, dass die dann auch gar nicht so lange lebt. Ja, das... Nun... Naja, Baron, jetzt lassen Sie mich noch mal ausreden. Jetzt wenn mal nur angenommen, nicht, dass die was passiert. Ich meine, wünscht man nicht und freut sich sogar, wenn sie lange lebt, aber könnte ja auch mal sein, nicht? Dann ging doch der Hof... Der gehört doch dann dem Mann, nicht? Also wäre ich doch da, wollen wir sagen, dieser Erbe. Ja, na sicher, sicher. Natürlich, das ist ganz richtig. Da würden Sie sofort Hoferbe, dann gehört Ihnen das alles. Ja, Baron, dürfen Sie nicht falsch verstehen, nicht? Man will das natürlich vermeiden. Und ich wünsche dir ja jetzt schon alles Gute. Aber muss man doch auch vielleicht mal die Zukunft da im Auge blicken. Ja, sicher, das ist sehr, sehr richtig und bedacht von Ihnen. Naja, dann würde ich sagen, vielleicht, dass man doch ruhig so eine Dame nimmt, die ein bisschen kränkelt. Nicht, haben Sie da noch mehr von da, Herr Baron? Machen Sie doch noch mal weiter. Vielleicht können wir das mit den anderen Sachen dann... Schön kombinieren, nicht? Mit die Haare und mit dieser dicke Oberarme. Na ja, Gott, des Menschenwille ist ein Himmelreich. Also bitteschön, da wollen wir mal... was haben wir denn da noch hier, Fräulein Elvira Zimmermann? Ohne Anhang. Nein, oh, das ist ja Frau Zimmer. Oh je, ach, das ist dieser Fall. Ja, aber sehen Sie mal hier. Nee, sehen Sie, 80.000 Mark Barvermögen, Herr Dichtmeier. Jetzt wird's doch interessant. Größeren Hausbesitz. Sie ist allerdings, das muss ich Ihnen sagen, viermal geschieden. Na ja, wer weiß, was da schuld war. Und ich weiß nicht, ob Sie das stört. Die Kandidatin sieht auch noch sehr gut aus, ist ja richtig knackig, das sehen Sie ja. Sie ist aber 55 Jahre, ich meine nach dem Pass. Nicht, schauen Sie mal selbst, das müssen Sie dann ja entscheiden. Ja, aber das Vottersee, das ist so undeutlich. Gucken Sie mal, vielleicht haben die das sogar extra gemacht, damit man nicht erkennen soll, was los ist. Ja, nee, ich weiß nicht, Herr Baron, also nicht, dass Sie jetzt sagen, ich wäre so ein Querelant, nicht, aber 55 Jahre, Junge, ich meine, man will doch noch mit die Partnerin oder Kandidatin auch ein bisschen was da machen, nicht, oder haben vom Leben, nicht, dass man paar schöne Jahre auch gemeinsam die Sache da, das Leben, nicht, was genießt, nicht, und gucken Sie mal, wenn die jetzt zum viermal geschieden, dann heiratet die jetzt zum fünften Mal, ne, sie, wer weiß, was die aber für Macken hat. Na ja, Herr Tischmeier, ich sage Ihnen ja, dass sie dafür die anderen Vorteile hat. Sie wissen ja gar nicht, was Sie wollen. Erst soll die Kandidatin beschränkt sein, also in der Lebenserwartung. Dann wollen Sie aus durchsichtigen Gründen noch schöne Jahre verleben. Mal soll sie dicke Arme haben und gleichzeitig todkrank sein. Ach, ich verzichte auf solche Kundschaft. Heiraten Sie doch im Urwald. Was ist denn jetzt passiert? Ja, Junge, Junge, kannst du mal sehen? Ja, das ist vielleicht ein Ding. Guck mal, er ist schlecht sortiert. Ich hab nichts zum Anbieten. Nur Ladenhüter in seine Albums. Und will ich auch noch frech werden? Ja, du kannst aber sehen. Wer weiß auch, ob das überhaupt stimmt mit der Krankheit eben. Mich unsereins verlässt sich drauf und guckt hinterher in eine Röhre. Und so ein Mann, der will Baron sein. Hier ist der Kundekönig. Sonst nix. Geh mir doch weg, ist doch alles Schiebung. Nicht die gute Partien, wer weiß, wo er die hintut. Naja, aber ich meine, man kehrt sowieso im Leben immer bei seiner ersten Liebe zurück. Wissen Sie, was ich mache? Ja, ich fahre in die Ukraine. Ja, ich brauche den Mann doch gar nicht. Was meinen Sie, was die Thaisa, was die für Augen macht, wenn ich auf einmal wieder an Ziehbrunnen stehe? Oh, Junge! Vielleicht hat sie noch von damals diese durchbrochene Bluse an, nicht, wo man so richtig schön sehen kann, die ihre wunderbar, wunderbar dicke Oberarme. Yo, ich fahr los!